Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiao Lan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir Sätze durchgenommen, die beim Einschreiben wichtig sein können. Beginnen wir doch gleich mit einer Wiederholung. Zuerst, 我的汉语不好。 我的汉语不好。Mein Chinesisch ist nicht gut. 我的汉语 mein Chinesisch. 我的汉语 不好 nicht gut. 不好。 我听不懂。 我听不懂。Ich verstehe es nicht. 听 hören. 听 不懂 nicht verstehen. 不懂。 什么时候开学 ？Wann beginnt das Semester? 什么时候开学？ 什么时候 ？Wann? 什么时候？ 开学 ，the semester begins. 开学， 一个学期的学费。Die Studiengebühren für ein Semester. 一个学期的学费。 是多少 ？Sind wie hoch? 是多少？ 一个学期的学费是多少？ 一个学期的学费是多少？Wie hoch sind die Studiengebühren für ein Semester? Hören wir uns nun die Dialoge der letzten Lektion an. 您以前学过汉语吗？ 学过一点儿，我的汉语不好。 你说的挺好的，我听不懂。您会说英语吗？ 对不起，我不会说英语。 什么时候开学？ 九月一号。 一个学期的学费是多少？ 一个学期一万。 Und weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我要一瓶啤酒。您要哪种啤酒？要加冰吗？有没有碳酸饮料？ 我要一瓶啤酒。您要哪种啤酒？要加冰吗？有没有碳酸饮料？ Nach all dem ganzen Lernen entspannen wir uns doch ein bisschen in einer Kneipe. Klingt gut. Wie sage ich aber, wenn ich in einer Kneipe ein Bier bestellen möchte? Du kannst sagen, 我要一瓶啤酒。 我要一瓶啤酒。 我要。Ich möchte. 我要 一瓶 eine Flasche. 一瓶 啤酒 beer. 啤酒 我要一瓶啤酒。 我要一瓶啤酒。Ich möchte ein Bier. 请问您喝点什么？ 我要一瓶啤酒。 请稍等，马上就来。 谢谢。 Vielleicht wirst du auch gefragt, welches Bier du möchtest. Das heißt dann, 您要哪种啤酒？ 您要哪种啤酒？ 您要 Sie möchten. 您要 哪种 Welche Art? 哪种 啤酒 Bier. 啤酒 您要哪种啤酒？ 您要哪种啤酒 ？Which beer möchten Sie？ 您要哪种啤酒？ 我要瓶装的。 Wenn du aber einen Scotch bestellst, so fragst dich der Barkeeper sicher, ob du ihn on the rocks, also mit Eis möchtest. Das heißt dann, 要加冰吗？ 要加冰吗？ 要 ist die Kurzform von 需要 ，das heißt wollen。Brauchen. 要 加 hinzufügen. 加 und 冰 heißt Eis. 冰 Yao jia bing ma? Yao jia bing ma? Mit Eis? Und wenn ich den Scotch pur möchte, was sage ich dann? Bu jia bing. Bu jia bing. Bu heißt nein, nicht. Bu. In dem Fall also bu jia, nicht hinzufügen. Bu jia. Bu jia bing. Bu jia bing. Ohne Eis. 请问您喝点什么？ 我要一杯苏格兰威士忌。 要加冰吗？ 不加冰。 Viele wollen in einer Kneipe aber auch keinen Alkohol trinken, sondern nur ein Erfrischungsgetränk. Stimmt. Wie bestellt man da am besten? Man kann sagen, 有没有碳酸饮料？ 有没有碳酸饮料？ 有没有 ist eine gebräuchliche Satzstruktur. Es bedeutet wörtlich haben, nicht haben. 有没有？ 碳酸 heißt Kohlensäure. 碳酸 饮料 Getränk. 饮料 碳酸饮料 Alkoholfreie Getränke. 碳酸饮料 有没有碳酸饮料？ 有没有碳酸饮料？ Haben Sie alkoholfreie Getränke? 有没有碳酸饮料？ 有，你要哪种？ 我要一瓶可乐。 好的，请稍等。 Okay, Zeit für eine kurze Wiederholung. 我要一瓶啤酒。 我要一瓶啤酒。 您要哪种啤酒？ 您要哪种啤酒？ Welches Bier möchten Sie? 哪种啤酒？ Welche Art Bier? 哪种啤酒？ 要加冰吗？ Mit Eis? 要加冰吗？ 有没有碳酸饮料？ 有没有碳酸饮料？ Haben Sie alkoholfreie Getränke? Und hier die Dialoge der heutigen Lektion. 请问您喝点什么？ 我要一瓶啤酒。 请稍等，马上就来。 谢谢。 您要哪种啤酒？ 我要瓶装的。 请问您喝点什么？ 我要一杯苏格兰威士忌。 要加冰吗？ 不加冰。 有没有碳酸饮料？ 有。您要哪种？ 我要一瓶可乐。 好的，请稍等。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Anfang der 1990er Jahre begann sich die Bar-Szene in den chinesischen Metropolen zu verbreiten. Dies hing aber auch mit der Entwicklung der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Kultur des Landes zusammen. In weiterentwickelten Städten wie beispielsweise Beijing, Shanghai und Shenzhen ist die Bar-Szene sogar noch vielversprechender. So unterscheiden sich etwa die Kneipen in Beijing sehr in ihrer Einrichtung und in ihrem Stil. Die Atmosphäre in den Bars in Shanghai ist meist romantisch und die Kneipen in Shenzhen sind sehr beliebt bei jungen Leuten, um sich etwas zu entspannen und zu unterhalten. Beijing ist die Stadt mit den meisten Kneipen in China und den verschiedensten Stilrichtungen. So gibt es zum Beispiel eine Busbar, die in einem ausrangierten Bus eingerichtet wurde, oder spezielle Sportbars, in denen man Fußballspiele und andere Sportveranstaltungen live auf Bildschirmen mitverfolgen kann. Andere Kneipen wiederum zeigen regelmäßig Filme, und auch Künstlerkneipen gibt es viele. Besonders erwähnenswert ist die Barstraße in Shichahai, einem Viertel mit drei Seen, auf denen man auch Boot fahren kann. Wasser, Boote, Brücken und Bars, all das macht Beijing, eine Stadt voller Geschichte, noch attraktiver. Das war die heutige Lektion, wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte ein Bier auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.